Thank you. vertieft im Geist, ins Totenreich, zum Himmel reichte nicht mein Blick, es stunden des Wiedersehens Yeah. Ich kenne sieben lustige Brüder, die sind die durstigsten im Ort. Die schwuren höchlich niemals wieder zu nennen, ein gewisses Wort. In keinerlei Weise, nicht laut und nicht leise. Es ist das gute Wort, mein Wasser, darin auch sonst kein Ahnes steckt. Wie kommt's nun, dass die wilden Krasser dies schlichte Wort so mächtig schreckt? Ich berichte die Wundergeschichte. Einst hörten jene Dusken sie von einem fremden Zechkumpan. Es sei am Waldgebirge drüben ein neues Wirtshaus aufgetan. Da fließen so reine, so würzige Weine. Um einer guten Predigt willen hat keiner sich vom Platz bewegt. Doch gilt es Gläser gut zu füllen, sind die Bursche gleich erregt. Auf, lasset uns wandern, ruft einer dem anderen. Sie wandern rüstig mit dem Frühen. Bald steigt die Sonne drückend heiß. Die Zunge lechzt, die Lippen glühen und von der Stirne rinnt der Schweiß. Da rieselt so hell vom Felsen die Quelle. Wie trinken sie in vollen Zügen? Kaum den Durst gestillt, bezeugen sie ihr Missvergnügen, dass ihr nicht Wein nur Wasser quillt. O fades Getränke, o ärmliche Schwänke! In seine vielen verworrenen Gänge nimmt jetzt der Wald die Pilger auf. Da stehen sie plötzlich im Getränke, verworrenes Dickicht hemmt den Lauf. Die schöne Sonne tief verhüllt. Schon rauscht der Regen durch die Blätter. Es zuckt der Blitz, der Donner brüllt. Dann kommt es geflossen und endlich ergossen. Bald wird der Forst zu tausend Inseln, zahllose Ströme brechen hervor. Hier hilft kein Toben, hier hilft kein Winseln, er muss hindurch, der edle Chor. O gründliche Taufe, o köstliche Traufe! Von Alters wurden Menschenkinder verwandelt oft in Quell und Fluss. Auch unsere sieben armen Sünder bedroht ein gleicher Götterschluss. Sie triefen, sie schwellen, als würden sie quälen. So geschwommen als gegangen, gelangen sie zum Wald hinaus, doch keine Schenke sehen sie prangen. Sie sind auf geradem Weg nach Haus. Schon rieselt so hell vom Felsen die Quelle, da ist's, als ob sie rauschend spräche. Willkommen, saubre Brüderschar. Ihr habt geschmäht, töricht Freche, mein Wasser, das euch lacht. denket, dass ihr daran denket. Niemals wieder zu nennen, das verwünschte Wort.